Sonnabend, 16 Uhr, nimm das Lied als Souvenir auf ihrem DDR 1. Als Gastgeberin begrüßen wir Regina Toss, 1964 von Heinz Quermann in Zwickau auf der Suche nach Nachwuchskünstlern für seine Fernsehshow Herzklopfen kostenlos entdeckt. Damals sang sie einen Chanson. Mit 20 Jahren siegte sie 1966 in Rostock beim internationalen Schlagerfestival der Ostseeländer mit dem Titel Die erste Nacht am Meer. Toss gastierte mit ihrer Band Evergreen Juniors in der Sowjetunion, im Irak, in Libyen, in Polen, in Kuba. Auch im Nahen Osten mit dem Erich Weinert Ensemble. Weitere Tourneen führten sie nach Rumänien, Bulgarien, Japan und Jugoslawien. Auch in Irland trat sie auf. 1973 wurde sie mit dem Kunstpreis der DDR ausgezeichnet. In den letzten Jahren ist sie auch kabarettistisch zu erleben. 2016 feierte sie ihr 50-jähriges Bühnenjubiläum. Hier ist Regina Toss und ich begrüße die Hörer von DDR 1 zu der Sendung Nimm das Lied als Souvenir am Samstag zwischen 16 und 18 Uhr. Nimm das Lied als Souvenir. Freitag, super Samstag, super günstig. Das Sparwochenende bei Kaufland mit tollen Angeboten. Zum Beispiel Danone Actimel, die 8x100 Gramm Flasche zum Aktionspreis für je 1,69. Und jetzt weitere Vorteile sichern mit der Kaufland Card. Das Vorteilsprogramm zum Extrasparen. Nur bei Kaufland. Bei einer Fernsehsendung in Hamburg Mitte der 90er Jahre habe ich einen wunderbaren Komponisten getroffen. George Moslehner. George hat für Gitte, für Nana Mouskouri, für Johnny Hill wunderbare Hits geschrieben. Und aus dieser Begegnung hat sich eine wunderbare Zusammenarbeit entwickelt. Er hat mir so schöne Lieder geschrieben. Leider, George schaut auch schon ein bisschen von oben zu. Und ich vergesse nie, eines meiner schönsten Lieder, was wir gemeinsam produziert haben, ist Immer dann fangen Märchen an. Und mit diesem Lied war ich 1998 bei Dieter Thomas Heck in der Sendung Musik liegt in der Luft. Niemals vergesse ich, Udo Jürgens war damals auch dabei, niemals vergesse ich, wie der Assistent von Dieter Thomas Heck fragt, wo hast du denn diese Sängerin her? Mann, dabei war ich schon über 30 Jahre in diesem Beruf. Kinder, aber so war es. Ja, so war es eben. Dieses Zusammenleben hatten wir nicht. Die Musik im Osten war eine andere Musik als die im Westen. Obwohl, im Osten kannten sie die Musik aus dem Westen und im Westen eben weniger unsere Lieder. Und deshalb, immer dann fangen Märchen an und sie wurden dann ja auch wahr. Was der alte Mann fühlt, Wenn er Panflöte spielt, kennt man auf den Dächern der Welt, die die Sonne berühren. Denn dort wohnt ein Gott, den sie einst verloren, der sie damals als Kinder der Sonne geboren und wieder verloren. Aber immer dann fangen Märchen an, wenn ein Lied die Seele berührt und sie sein Gesicht und der ganze Berg erstrahlt in goldenem Licht. Von überall her, von Bergen zum Meer, kommt das Echo durch. Aber immer dann fangen Märchen an, wenn ein Lied die Seele berührt und sie weit hinaus über alle Berge führt. In die Ewigkeit, dort am Rand der Zeit, wo ein Stern für jeden entsteht. DDR 1, Regina Toss mit der Sendung Nimm das Lied als Souvenir. Wieder ein der Geschmack, deine Lippen, die Umarmung und dein männlich Sein und tausend eine Nacht mit dir. Zu der folgenden Sängerin muss ich nicht viel sagen. Sie wurde in Griechenland geboren, mit Musik im Blut. Und der Papa Leo hat ihr ganz tolle Lieder geschrieben. Ich als junges Mädchen habe ihre Lieder alle nachgesungen. Und ein Lied war immer damals schon mit 18 Jahren in meinem Programm. Ich hab die Liebe gesehen beim ersten Blick in deine Augen. Ja, aber das hört ihr jetzt von der Vicky. Aber ich liebe ihre griechischen Titel. Das ist für mich so authentisch, so wunderbar. Da hört man richtig die Griechen raus und sie hatte ganz viele wunderschöne Lieder oder die ganzen Mikis Theotorakis Titel auch gesungen. Und ich sage einfach nur, alle Fans von Vicky, hört zu und ihr freut euch jetzt bestimmt über diese schönen Titel. Ich hab die Liebe gesehen. Quand même l'amour n'est que marche et tourne. jour, si c'était le dernier. Ne perdons jamais notre sincérité. S'il n'y a plus rien qui nous réunit, le dernier phare s'est éteint et tout sera gris. Die Goldfinger-Sängerin Shirley Bassey, ja, Sie können sich vorstellen, ich liebe ja auch Titel, wo man so die Stimme so richtig rauspowern kann. Die Seele, ich sage immer, die Seele den Menschen vor die Füße schmeißen, das mache ich auch sehr gerne. Und das macht die folgende Interpretin natürlich hundertprozentig. Und vielleicht wissen Sie, von wem ich rede? Nee, können Sie nicht wissen. Shirley Bassey, All by Yourself. When I was young, I never needed anyone, and making love was just for fun. Those days are gone. Living alone, I think of all the friends I've known. But when I dial the telephone, nobody's home. So distant and obscure remains the cure. No. was young, I never needed anyone. And making love was just for fun. Those days are gone. Sonnabendnachmittag auf DDR 1. Gleich das Neueste vom Tag aus unserer Nachrichtenredaktion. Dann geht es weiter mit Regina Toss. Nimm das Lied als Souvenir. Nachrichten. Heute beginnen wir mit Wortmeldungen. Zunächst eine von einem unserer Hörer. Toni Groha heißt er und er schrieb zu einer unserer Nachrichtenangebote. Zitat: Dann landen die Waffenlieferungen in die Ukraine im ukrainischen Darknet und werden im Internet zum Kauf angeboten, wie schon Interpol festgestellt hat. Im Darknet gibt es alles zu kaufen. Jetzt offenbar auch Waffen, die für die Ukraine bestimmt sind. Die teilweise Hochtechnologiewaffen sind also keine russische Propaganda, denn diese Verkaufsangebote kommen direkt aus der korrupten Ukraine, wie Interpol feststellt. Wie ich schon vor ein paar Wochen befürchtete, kann man dann gleich die Patente und Bedienungsanleitungen in die Ukraine mitliefern. Und dann drängen einige auf Deutschlands Leopardpanzer und vieles mehr. Auf die angeblichen 40 Milliarden Dollar Lieferungen der USA etc. freut man sich wahrscheinlich schon jetzt. Da werden sich wohl einige goldene Nasen bei den Verkäufen verdienen. Haben die Militärstrategen dieser Länder die thermobaren Bomben Russlands nicht in ihrer Überlegung? Wohin im Osten wandern denn zum Beispiel nur die westlichen Autos über die Grenzen, um dann weltweit ihre Abnehmer zu finden? Wer will denn da kontrollieren, ob diese auch in der Ukraine ankommen oder wohin diese dann wandern? Bei den grob fahrlässigen Waffenlieferungen des Westens gäbe es sicherlich noch viel mehr zu sagen, aber das kann man dann hier nicht noch ausbreiten. Unser Hörer Toni Groha, danke dafür. Zwei Kommentare von Facebook-Freunden noch. Klaus Linder, den aktuellen Status weiß ich nicht, zumindest war er bei den Freidenkern. Zitat: Das britische Justizministerium will gegen mögliche Verurteilungen britischer Söldner formal Berufung einlegen, will aber den Staat, nach dessen Recht die Urteile gesprochen werden, erst gar nicht anerkennen. Und damit auch nicht die eigene Berufung, wenn ihr in der Donetsker Republik stattgegeben würde. So sind sie halt in der regelbasierten Weltordnung. Brillante Pointe. Ebenfalls zitieren möchte ich André Hermelin, Fachmann des Swing und Sohn des großen Schriftstellers Stefan Hermelin. Politisch würde ich ihn als Linken im Sinne der gleichnamigen Partei erklären. Am 7. Oktober 1989 spielte er auf zum Tanz im Palast der Republik. Möge es reichen. In einem Diskurs antwortete er einem Edo-Tanzmann: Ich habe mehrfach versucht zu erklären, warum ich vergleiche, heutiger Politiker, Putin eingeschlossen, mit Adolf Hitler für historisch unbegründet und sogar gefährlich halte. Hitler steht für den größten Krieg in der Geschichte der Menschheit. Er steht für das furchtbarste Verbrechen, das je begangen wurde, die industrielle Auslöschung von 6 Millionen Juden in Europa. Der inflationäre Gebrauch solcher Hitler-Vergleiche läuft immer wieder auf eine Verharmlosung des deutschen Diktators hinaus. Saddam war nicht Hitler. Assad ist nicht Hitler und Putin ist es auch nicht. Die ukrainische Regierung gibt die Anzahl der zivilen Opfer im Augenblick mit etwas mehr als 4.000 an. Das ist eine furchtbare Zahl. Aber Im Jemenkrieg starben bisher über 400.000 Zivilisten. Im Ruanda wurden im schlimmsten Genozid seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs im Frühjahr 1994 eine Million Menschen innerhalb 100 Tagen abgeschlachtet. Ich finde Opferkonkurrenz furchtbar, aber man muss schon zu einer gewissen Einordnung bereit sein, um nicht völlig die Übersicht zu verlieren. Ich weiß nicht, warum wir immer wieder diese Hitler-Vergleiche bemühen müssen, warum genügt es nicht festzustellen, dass Putin ein ruchloser Aggressor ist. Die zentrale Frage ist aber, wie kommen wir aus der Situation wieder hinaus? Ich habe im Augenblick keine praktikable Idee. Alles läuft auf einen langen, schrecklichen Abnutzungskrieg hinaus oder eben auf eine alles vernichtende Eskalation. Die Träumereien im Westen, wonach Putin in einer Palastrevolte gestürzt, durch die Sanktionen demoralisiert oder von einer russischen Massenbewegung aus dem Kreml vertrieben werden könnte, entbehren leider jeder Grundlage. Auf die Frage, warum dieser Krieg die Deutschen in einer ganz anderen Weise beschäftigt als andere kriegerische Auseinandersetzungen der letzten Jahrzehnte mit einer deutlich höheren Opferzahl, will ich lieber gar nicht erst eingehen. Es ist eine verzweifelte Zeit und es ist nicht leicht, an ihr nicht zu verzweifeln. André Hermlin. Unsere Kurznachrichten für den 11. Juni 2022, ein Sonnabend. Wir beginnen heute mit der 7-Tage-Inzidenz, 348,9 für Deutschland, 255,3 Österreich. Der österreichische Blog für Science und Politik, TKP, berichtet, der Mainstream berichtet über plötzliche und unerwartete Todesfälle. Das Ganze bei jungen, gesunden, sportlichen Menschen. Das Ganze in Großbritannien. SADS wird das genannt. Die britische Boulevardzeitung Daily Mail fordert deshalb alle Menschen unter 40 Jahren dazu auf, ihr Herz untersuchen zu lassen, denn immer mehr seien vom plötzlichen Erwachsenentod, so wird das bezeichnet, betroffen. Wenn bei der Obduktion keine offensichtliche Todesursache festgestellt werden kann, dann sammelt man die Todesfälle unter SADS. In den USA gibt es dazu eine Stiftung. Warnzeichen seien Ohnmachts- und Krampfanfälle. In Melbourne wird ein erstes SADS-Register Australiens eröffnet. Die Webseite plötzlich und unerwartet.net dokumentiert plötzliche Todesfälle seit Januar 2021, überwiegend Sportler. Aktuell sind mehr als 1300 Fälle dokumentiert. Die SADS Foundation in den USA spricht von genetischen Vorbestimmungen, die den plötzlichen Tod auslösen können. Mit der globalen Impfkampagne mit notfallzugelassenen, erst durch Definitionsänderungen als Impfung bezeichneten Medikationen wird das Thema aber nicht verbunden. Boris Reitschuster berichtet über Karl Lauterbach. Der Bundesgesundheitsminister, so lese ich in der Überschrift, erteilte allgemeinen Impfpflicht eine Absage. Kai Rebmann schreibt, Lauterbach habe das Amt des Bundesgesundheitsministers auf das Warnen vor Corona und eine möglichst breite Durchimpfung der Bevölkerung reduziert. Andere Probleme, etwa die milliardenschwere Finanzierungslücke bei der gesetzlichen Krankenversicherung, werden ignoriert oder konsequent auf die lange Bank geschoben. Die Ausgaben der GKV, der gesetzlichen Krankenversicherung, können schon seit Jahren nicht mehr durch die regulären Beiträge ihrer Mitglieder gedeckt werden. Kürzlich legte Lauterbach einen Entwurf für ein GKV-Finanzstabilisierungsgesetz vor. Dieser wird derzeit überarbeitet. Zur allgemeinen Impfpflicht erklärte er bei einem Ärztedialog in Düsseldorf, dass ein erneuter Anlauf im Bundestag keine Perspektive hätte. Er unterstrich aber auch, dass der Bundestag im vergangenen April mit der Ablehnung der allgemeinen Impfpflicht aus seiner Sicht falsch abgebogen sei. An der Einstellung, dass er gar nicht genug Impfstoff bestellen kann, hält Lauterbach fest. Zitat: Wir können uns das leisten, da muss man ins Risiko gehen. Ich will mir später nicht vorwerfen lassen, dass ich die besten Impfstoffe nicht anbieten kann. Mit wir, so arbeitet Kai Rebmann heraus, meint Lauterbach die Steuerzahler. Also mich, Sie und euch. An kostenlosen Bürgertests will Lauterbach festhalten. Testzentren sollen weiterhin mit Steuergeldern finanziert werden. Auch Christian Drosten äußert sich zur aktuellen Corona-Lage. Quelle: die Nachrichtenagentur dpa. Zitat: Meine zu Frühlingsbeginn geäußerte Erwartung hat sich bestätigt. Wir erleben dieses Jahr keinen infektionsfreien Sommer, was aber zunächst nicht bedrohlich ist. Drosten sieht die Entwicklungen im hochgeimpften Portugal eher beunruhigend. Er erwähnt die Omikron-Variante BA.5. Dort sei die Sterberate gestiegen. Dafür gäbe es keine offensichtlichen Erklärungen, denn auch andere europäische Länder haben BA.5-Anstiege ohne Zunahme der Letalität. In einem Monat werden wir wissen, ob sich etwas Ähnliches auch bei uns einstellt. Nochmal Lauterbach, er sagt der Ukraine medizinische Hilfe zu. Es berichtet die Welt, genannt werden hier eher äußere Einwirkungen, Verbrennungen, Gliedmaßenverlust Lauterbach erklärt, die Ukraine braucht humanitäre Hilfe genauso dringend wie unsere militärische Unterstützung, die dann zu weiterem Gliedmaßenverlust führen kann. Bevor es tiefer in das Thema hineingeht, die Rubrik Yesterday, ein Beitrag, der mir von einem Hörer zugespielt wurde. Ein Fernsehmitschnitt aus dem Jahr 1990. Quelle: die ARD, das, ich sage heute, ehemalige Politmagazin Monitor mit dem Journalisten Klaus Bednarz. Er wirkte bei Monitor von 1983 bis 2002. In dieser Zeit konnte man das Magazin durchaus als investigativen Journalismus bezeichnen. Die Sendung war vor allem in konservativen Kreisen der Wirtschaft umstritten und galt als politisch linksorientiert. Derartiges nimmt man heute nicht mehr wahr. Ich würde das heutige Monitor mit deutlich kürzeren Beiträgen eher der leichten Unterhaltung und dem Boulevardjournalismus zuordnen. Das Titellied basiert auf Lucifer von The Alan Parsons Project. Das dokumentiert Nähe zur westlichen Popkultur. 1990. In über 800 Genlabors in der Bundesrepublik werden zurzeit gentechnische Experimente mit Viren, Bakterien, Pflanzen und Tieren durchgeführt, zumeist verborgen vor den Augen der Öffentlichkeit. Die sogenannten Geningenieure verheißen uns ein goldenes Zeitalter ohne Krankheit und ohne Hunger. Aber Kritiker fürchten, dass die Gentechnik gefährlicher und folgenschwerer sein könnte als die Atomenergie. Neue Ergebnisse der Risikoforschung und ein bisher geheim gehaltener Bericht des Umweltbundesamtes warnen nachdrücklich vor den Gefahren der Gentechnik. Danke an unseren Hörer Thomas B. In die Ukraine gehen wir heute mit einem Bericht von Reuters. Dieser ist vom 8. Juni 2022. Überschrieben: Russia pushes Ukrainian forces to outskirts of Kyiv Eastern City. Wichtig die Bildauswahl. 24 Bilder werden angeboten. Bild 4 zeigt einen lokalen Inspekteur. Dieser untersucht ein beschossenes Automobil. Wenn Sie genau hinschauen, sehen Sie am Oberarm ein Hakenkreuz, eintätowiert. Ein Hakenkreuz, unkommentiert, auf der westlichen Nachrichtenagentur Reuters. Ein eindeutiger Beleg, mit wem wir zusammenarbeiten und was wir so auch selbst sind. In meinem Anspruch, Ihnen saubere Quellen zur Verfügung zu stellen, das ist Reuters. Den direkten Link zu diesem Bericht finden Sie im Text. Stand 11. Juni 2022, 8 Uhr, ist das Bild noch zu sehen. Es ist das vierte von 24 Bildern. Ich habe es auch runtergeladen. Bei Problemen und Unregelmäßigkeiten fragen Sie ruhig. Ausdifferenziert die Meldungen über Mariupol. Russische Nachrichten berichten von Trümmerräumungen und dem Zurückkehren des Lebens in die Stadt. Die ARD bezeichnet das, was man auf russischen Medien aber auch mit eigenen Augen sehen kann, natürlich in eng gefassten Bildausschnitten, als Staatsmedien, die ein normales Leben in der Hafenstadt inszenieren. Die ARD schreibt, wer Kontakt in die Stadt hat, hört hingegen von Not, Angst und solchen Gefahr. Ich meine, für beides wird es Belege geben. Um die 200.000 Einwohner wohnen noch in Mariupol. Ebenfalls ARD. Russland muss vorerst auf einen Sitz im Wirtschafts- und Sozialrat der Vereinten Nationen verzichten. In der UN-Vollversammlung verfehlte Russland in 6 Wahlrunden die erforderliche Zweidrittelmehrheit. Eine 7. Wahlrunde soll erst kommende Woche stattfinden. Nach Angaben von Diplomaten wurde Russland für seinen Angriffskrieg in der Ukraine abgestraft. Wieder die Wertung außerhalb des Kommentars. Eine offensichtliche Verletzung von journalistischen Grundstandards. Die schweren Kämpfe in Sverodonetsk halten an. Die britische Zeitung Guardian berichtet. Auch alles hänge nun davon ab, welche und wie viele Waffen der Westen der Ukraine liefere. Die FDP dringt genau darauf, schnelle Marderlieferungen an die Ukraine. Der ukrainische Präsident Zelensky gab zu Protokoll, Russland wolle jede Stadt im Donbass zerstören. Das kann man schon als verzweifelten Irrsinn bezeichnen. Kommentieren: in den Donbass-Städten leben viele Russen, die übrigens auch nicht pro-russisch sein können. Oder sind sie etwa pro-deutsch? Der regelmäßige Missbrauch der Sprache. Die russische Notenbankpräsidentin wird zitiert, die Auswirkungen der westlichen Sanktionen auf die russische Wirtschaft sind nach Angaben der Zentralbank noch nicht abzusehen, bisher seien sie weniger akut als erwartet. Auch berichtet die ARD über den Umgang von Sanktionen beim Getreideexport. Die Berliner Zeitung stellt uns Russlands Ex-Präsident Dmitri Medvedev vor. Sie überschreibt ihren Artikel vom liberalen Hoffnungsträger zum Hetzer. Medvedev war bis 2012 russischer Präsident, danach Regierungschef. Wer sich über seine aktuellen Äußerungen wundert, dokumentiert meines Erachtens, dass er sich die letzten 10 bis 12 Jahre nicht mehr mit der russischen Politik beschäftigt hat. Am 12. Mai warnt er vor dem Risiko eines vollumfänglichen Atomkrieges. Die Berliner Zeitung zitiert ihn aus einem Interview mit dem Nachrichtensender Al Jazeera. Die apokalyptischen Reiter seien schon unterwegs und wir können jetzt nur noch auf Gott vertrauen. Er bringt dieses in Zusammenhang mit dem Liefern von schweren Waffen. Man braucht aber nicht lange zu suchen, um Reflexionen auch in westlichen Medien zu finden, zum Beispiel im Express, ein Mainstream-Medium. Ein Bundeswehrgeneral wird zitiert. Schelleis heißt er, er ist Inspekteur der Streitkräftebasis und nationaler territorialer Befehlshaber der Bundeswehr. Als realistische Szenarien nannte er in einem Interview mit dem Kölner Stadtanzeiger punktuelle Angriffe auf kritische Infrastruktur, etwa durch Spezialkräfte mit Drohnen oder Speedbooten, zur Störung unserer Lebensgrundlagen, unter anderem mit militärischen Mitteln. Schelleis warnt, dafür seien wir nicht gut aufgestellt. Auch formuliert er Bedrohungen wie ein möglicher Beschuss mit ballistischen Raketen. Diese sind im Raum Kaliningrad stationiert. Diese Raketen könnten ohne weiteres Berlin erreichen. Der Befehlshaber der zweitgrößten Organisationseinheit der Bundeswehr mit Verantwortung für deren gesamte Logistik beklagte, dass der Bundestag die klar definierten Bedürfnisse zur Landes- und Bündnisverteidigung lange Zeit nicht ausreichend finanziert habe. Zitat: Man hat einfach nicht ernsthaft geglaubt, dass die Bundeswehr je wieder im großen Stil gefordert sein könnte oder gar eingesetzt werden müsste. Deshalb hat man Defizite in Kauf genommen. Jetzt haben wir einen immensen Nachholbedarf. Der Berater des ukrainischen Präsidenten Zelensky vermeldet, bisher wurden etwa 10.000 ukrainische Soldaten seit Kriegsbeginn getötet. Russland liefert knapp 29.000 Tonnen humanitärer Hilfsgüter in die Ukraine. Moskauer Gerichte erlassen Haftbefehle gegen 6 ukrainische Militärangehörige. Der Pressesprecher des Militärkommandos der Donetsker Volksrepublik vermeldet, es gab keine Kontaktierungsversuche Großbritanniens wegen den verurteilten Söldnern. Ukrainische Streitkräfte feuern 10 Raketen auf die Stadt Gorlovka ab. Der Westen übt weiterhin Druck auf andere Länder in der Welt aus, damit diese Sanktionen gegen Russland verhängen. Das erklärte der russische Botschafter in Montevideo Budajew. Er hat Uruguay im Blick. Der Spiegel berichtet, Olaf Scholz, Bundeskanzler, fordert Serbien zu Sanktionen gegen Russland auf. Offene Einmischung in die Außenpolitik anderer souveräner Staaten. Neue Artikel gibt es über die Rolle von Polen. Zum einen beim Antispiegel von Thomas Röper, aber auch bei Russia Today. Laut dem russischen Auslandsnachrichtendienst baut Polen ein Backup-Rechenzentrum der ukrainischen staatlichen Steuerbehörde auf seinem eigenen Territorium. Damit bekämen Polen und die USA die Kontrolle über die finanzielle Situation in der Ukraine. Bei einem Presseauftritt in der armenischen Hauptstadt Jerewan sagte Sergej Lavrov, der russische Außenminister, bisher sehen wir, dass hinter dem Gerede über die Unzulässigkeit eines Dialogs mit Russland die polnischen Kollegen beginnen, das ukrainische Territorium aktiv zu erschließen. Kiew gewährt dem polnisch-amerikanischen Tandem bewusst Zugang zu Informationen von nationaler Bedeutung. Da der Staat aber kein privates Unternehmen sei, stimme die Kiewer Junta damit der Annexion der Ukraine durch Polen zu. Das sagte der SWR-Direktor Sergej Naryschkin. Im Mai hatte eine ukrainische Gesetzesinitiative für Aufsehen gesorgt, wonach polnischen Bürgern ein Sonderstatus gewährt werden soll. Unter anderem sind Patrouillen der polnischen Polizei in der Ukraine möglich. Die Staatschefs beider Länder sprachen von einer historischen Chance, die Ukrainer und Polen als verwandte Völker auf ein gemeinsames Leben haben. Zitat Zelensky: Zwischen uns soll es keine Grenzen geben. Russland händigt in den, je nach Sichtweise, eroberten oder befreiten Gebieten russische Pässe aus. Estland hat aus Protest gegen Äußerungen von Wladimir Putin zur Geschichte des baltischen Landes den russischen Botschafter einbestellt. International zum Abschluss des Amerika-Gipfels in Los Angeles haben 20 Länder gestern eine gemeinsame Erklärung zur Migration verabschiedet. Die Abgabe der Streitbeilegungserklärung zwischen Österreich und Italien, Thema Südtirol, jährt sich zum 30. Mal. Zum Jubiläum treffen sich die beiden Außenminister Alexander Schallenberg und sein italienischer Amtskollege Luigi Di Maio. Das Ganze im wunderschönen Bozen. Wirtschaft. Springers Welt lässt uns wissen, jeder Sechste verzichtet wegen der Teuerung auf Mahlzeiten. Grund die gestiegene Inflation. Zitiert wird Verena Bentele, Präsidentin des Sozialverbandes VDK. Die Menschen würden derart unter den gestiegenen Preisen leiden, dass sie sich nur noch Nudeln und Toast leisten können. Sie fordert eine Streichung der Mehrwertsteuer auf frische Lebensmittel und eine Entlastung derjenigen, die bei der Energiepauschale leer ausgehen. Die Bundesbank ändert ihre Prognosen für 2022. Die Inflation verdoppelt sich, das Wirtschaftswachstum halbiert sich, vereinfacht gesagt. Der Spiegel zitiert Gerhard Schröder, gegen ihn wurden mehrere Anträge zum Parteiausschluss gestellt. Zitat: Ich habe in meinem politischen Leben nie etwas anderes als SPD gewählt. Das wird auch in Zukunft so sein, auch wenn der eine oder die andere aus der SPD-Führung es mir gegenwärtig vielleicht etwas schwer macht. Ich kommentiere: Ich habe in meinem politischen Leben nie die SPD gewählt. Das wird auch in Zukunft so sein. Die Berliner Zeitung berichtet von Wassermangel in Berlin. Zitat: Wir können uns keine Verschwendung mehr leisten. Dass mir niemand den Rasen sprengt. Auch Kalifornien meldet das dritte Dürrejahr in Folge. Heute teils Wolken, teils Sonnenschein, in der Mitte einige Schauer. Diese nehmen zum Montag zu. Da liegt es in deiner Kühltasche. Dein Krombacher Radler. So eisgekühlt, du kannst es schon fast schmecken. Du greifst zu, machst es auf und erfrischst dich eiskalt. Krombacher Radler. Natürlich, erfrischend, spritzig. Auch als Krombacher Radler alkoholfrei. Hier ist Regina Torst und ich grüße ganz herzlich die Radiohörer von DDR 1. Viel Spaß. Hallo, hier ist Regina Torst und ich grüße ganz herzlich die Radiohörer von DDR 1. Viel Spaß. Vor 3 Jahren hat ein großer Fan von einer wunderbaren Sängerin, um ihre musikalischen Erinnerungen aufrechtzuerhalten, ein Album gestaltet mit DDR-Interpreten. Na klar, ja, wir kennen ja ihre Lieder. Ich spreche jetzt von Bärbel Wachholz. Hier ist DDR 1 mit der Sendung Nimm das Lied als Souvenir, Regina Torst. Und natürlich habe ich als junge Interpretin diese wunderbare Stimme, diese blonde Sängerin mit ihren großen Augen, ach, habe ich sie bewundert. Und habe natürlich später dann auch von ihr Titel nachgesungen. Und wie dramatisch, dass sie mit 46 Jahren schon diesen Planeten verlassen hat. Und da haben wir beschlossen dann, und wie gesagt, der Fan hat dann diese wunderbare Neuaufnahme hat er im Studio gemacht, das war bei Willy Pilz, und wir alle waren natürlich bereit, diese schönen Lieder zu singen. Aber hier habe ich erstmal die Bärbel mit ihrem größten Hit damals. Und damals, wie sie es gesungen hat, das war einfach einmalig. Und wie die Tage im sonnigen Mai, hell wie ein silberner See, so war die Zeit für uns zwei, doch wir sagten Ade, doch wir sagten Ade. Und jetzt meine gute Freundin Dorit Gebler, wir machen gemeinsam ein Programm, Fernsehlieblinge gefragt, sie fragt sich, ich antworte, sie fragt mich, ich antworte, ich frage sie, sie antwortet. Hier ist Dorit Gebler. Warum tun Sie nur so schüchtern, junger Mann? Warum sehen Sie alle Mädchen ängstlich an? Sie schaut weg, wenn Sie ins Kino gehen und mich von Weitem sitzen sehen. Sind denn schon ein paar Blicke ein Vergehen? Warum tun Sie nur so schüchtern, junger Mann? Warum sehen und lachen Sie mich nicht mal an? Lächeln Sie mir endlich zu, machen Sie ein Kompliment, dann ist Aussicht auf ein Happy End. Warum tun Sie nur so schüchtern, junger Mann?

In meiner Sendung Nimm das Lied als Souvenir zu DDR-Zeiten hatte ich natürlich eine Gruppe dabei, eine englische Synthie-Pop-Gruppe, Menschenskinder, die haben über 100 Millionen Platten verkauft, Tonträger verkauft, war eine der erfolgreichsten Bands aller Zeiten. Sie wissen wahrscheinlich, meine lieben Hörer, von wem ich rede, Depeche Mode. Ja, schade, der Keyboarder und Mitbegründer Andy Fletcher mit 60 Jahren ist auch in den Musikerhimmel gegangen. Und ich habe einige ihrer erfolgreichsten Titel einfach rausgesucht. Viel Freude beim Hören dieser wunderbaren Gruppe Depeche Mode. Love. Feeling with Die Ha und guck her und horch drauf, mein Jung, die sind alle nicht mehr heimgekommen. Die Leute, mit denen bin ich in die Schule gegangen, wir haben gespielt wie ihr Vater, Mutter, Verstecken und Fang. Das waren immer Kinder, so klein wie du auch, in Krieche sind sie zersprengt wie Feuer und Rauch. So sagt die alte Frau bei den Gräben zu ihrem Enkelkind. In einer Zeit, da mehr als 30 Jahre wir schon im Frieden sind. Geh ha und guck her und horch drauf, mein Jung, die sind alle nicht mehr heimgekommen. Mein Opa, da war's nu schon sehr lange her. Und dein Onkel, der wär auch noch da, wenn er nicht gegangen wär. Damals haben wir gedacht, der Häuser stürzten auf uns nein. Und da war bei meine furchtbare Angst kein Mensch dabei. So sagt die alte Frau bei den Gräbern zu ihrem Enkelkind. In einer Zeit, da mehr als 30 Jahre wir schon im Frieden sind. Geh ha und guck her und horch drauf, mein Jung, die sind alle nicht mehr heimgekommen. Da stehen nun der Namen Onger einand, die han ich alle so gut gekannt. Nu sind sie irgendwo vernischt, zerstampft in Drecke, und mir mussten viele Jahre Tag für Tag de Wunden lecke. Mei Junge, horch, wenn ich dann immer Onger der Wiesen liech, machst du hier oben auf der Wiesen nie in dein Leben ein Griech. Mein Junge, horch, versprich's mir, wenn ich dann immer Onger der Wiesen liech, machst du hier oben auf der Wiesen nie in dein Leben. Ja, die Stammhörer von DDR 1 wissen das schon. In der zweiten Runde kommt dann immer so meine Lieblingsinterpreten. Das ist Elvis, das sind die Bee Gees und das sind die Beatles. Ja, auf geht's. Ab die Post. I'll be as strong as a mountain, weak as a willow tree. Anywhere you want me, well, that's how I will be. I'll be as tame as a baby, wild as the raging sea. You've only to take me, and in your arms I will stay. Be a fool or a wise man, my darling, you hold the key. Yes, Bee Gees, hier bin ich, Regina Tost, DDR 1, nimm das Lied als Souvenir. Every day you make me cry, girl, I cry too much. And today you said goodbye, girl, it's just too much. Swallowed each and every lie that you gave to me.

Blickte die noch fern von frohem Lachen. Zeig uns alle Sorgenfalten, die sich noch verborgen halten, dass wir sie vergessen machen. Ist der Kummer dann verflogen, mit den Wolken fortgezogen, kommt ein strahlend blauer Morgen. So wie die Blume Sonne braucht zum Blühen, braucht das Leben und die Liebe Fröhlichkeit. Spiel mir die Lieder auf den Saiten der Gitarre, die so fröhlich klingen. Spiel immer wieder, lass die Klänge der Gitarre diese Nacht durchdringen. Spiel auf zum Tanzen, ich muss mich freuen. Denn das Glück, das ich empfinde, singt in mir die Melodie der schönen Stunden, von den schönen Stunden heute mit dir, und lässt mich nie mehr traurig sein. Einen schönen Samstagabend, 18 Uhr, was wäre wenn? Wir stellen uns die Frage, würde es die Vielfalt des klassischen Rundfunks noch geben? Wie könnte so eine Sendung klingen? In den folgenden zwei Stunden überwiegend Titel nach 1990, angereichert durch Interviews aus dem DDR1-Archiv. Gerne können Sie uns schreiben, ddr1@web.de, über Facebook. Besuchen Sie auch www.ddr1.de. Was wäre denn? Save tomorrow. In vain, save tomorrow. Too much sorrow. cry in vain. Say tomorrow. In deiner Kühltasche. Dein Krombacher Radler. So eisgekühlt, du kannst es schon fast schmecken. Du greifst zu, machst es auf und erfrischst dich eiskalt. Krombacher Radler. Natürlich, erfrischend, spritzig. Auch als Krombacher Radler alkoholfrei. Danke Regina Toss für die vergangenen 2 Stunden. Nimm das Lied als Souvenir. 2 Sendungen zum Nachhören finden Sie auch auf unserer Webseite www.ddr1.de. Was wäre wenn jetzt? Wir haben Interviews, Fritz Feig, da kommt demnächst Neues dazu. In Stunde 2 Max Otte und Factory of Art aus Leipzig gleich. Mit neuer Musik von Jermaine Jackson ging es in diese Runde. Es liest an, ein Titel von Michael Jackson, dem Bruder, in einer klassischen Version von Jan Vogler. DDR1. Thank you.